Zum Tag des leuchtenden Sterns veröffentlichte die indische Zeitung World Mirror den Abriss der revolutionären Tätigkeit von Genossen Kim Jong-il. In der Zeitung erschien sein Foto.